Work hard, my friend, work hard, my friend. Arbeite hart, mein Freund, arbeite hart. Good morning. Guten Morgen. Reinhard, you confuse us. Reinhard, du verwirrst uns. Don't worry, I've been confusing my wife for 34 and a half years. Mach doch keine Sorgen, ich verwirre meine Frau schon seit 34,5 Jahren. That's what prophets do. Das machen Propheten so. One is not confused anymore is Daniel. Der Einzige, der nicht mehr verwirrt ist, ist Daniel. Because he is learning to figure me out. Weil er gelernt hat, mich einzuschätzen. So, are you still confused, Daniel? Bist du immer noch verwirrt, Daniel? He says he's still confused. Er sagt, er ist immer noch verwirrt. No, Christians shouldn't lie. Weißt du, Christen sollen nicht lügen. Anyhow, look. I've been teaching you about rest and I'm telling you to work hard. Ich habe euch über Ruhe gelehrt und jetzt sage ich, ihr sollt hart arbeiten. Why did I tell you to work hard? Warum habe ich euch gesagt, ihr sollt hart arbeiten? Because when it comes to entering the rest of people of the rest of God, the Bible tells us to work hard. Wenn es darum geht, in die Ruhe Gottes einzutreten, sagt uns die Bibel, dass wir hart daran arbeiten sollen. What? Where does it say that? Was? Wo steht das? Well, it says it in Hebrews chapter 4. Nun, es steht in Hebräer 4. Look at verse 11. Schaut euch Vers 11 an. We're going to spend a little time now in Hebrews chapter 4. Wir werden etwas in Kapitel 4 verweilen. Because the whole chapter, well, the part of this chapter is actually about coming into the rest of God. Da ein großer Teil davon handelt, in die Ruhe Gottes einzutreten. It talks about that there remains a rest for the people of God. Es geht darum, dass für das Volk Gottes eine Ruhe vorbehalten ist. Verse 11 says this. In Vers 11 steht folgendes. Let us therefore be diligent, or another version says strive to enter that rest. Lasst uns nun eifrig sein, in jene Ruhe einzugehen. Oder eine andere Übersetzung sagt, lasst uns bemüht darum sein, in die Ruhe einzugehen oder sie anzustreben. I like the Portuguese. It says, let's force ourselves. Ich liebe die portugiesische Version, die besagt, zwingen wir uns dazu. Because the actual Greek meaning, it has that idea to push, to work hard, to like make haste to get into it. Die ursprünglich griechische Bedeutung dieses Wortes war, wirklich hart daran zu arbeiten, sich anzustrengen und darum zu kämpfen. So, isn't Paul, who I believe wrote Hebrews, contradicting himself? Widerspricht sich Paulus, der den Hebräerbrief, glaube ich, geschrieben hat, nicht selbst? Now, supposing we have to work hard to come into rest, how does it even make sense? Jetzt müssen wir anscheinend hart daran arbeiten, in die Ruhe einzukehren. Wie macht das eigentlich Sinn? The beginning of this series, Reinhard, you told us, we don't work hard and then rest. We work from the position of rest. Am Anfang dieser Serie hast du gesagt, Reinhard, dass wir nicht hart arbeiten und dann ruhen sollen, sondern dass wir aus der Position der Ruhe arbeiten sollen. Jetzt sagst du uns das Gegenteil. Well, that's when I wish there would be an expression in English for this beautiful Portuguese expression. Das ist genau der Moment, wo ich wünschte, es gäbe einen Ausdruck im Englischen für dieses wunderbare portugiesische Wort. I've tried for 6 years to find a way to express this in English, but I've not found a way. Seit 6 Jahren versuche ich, das im Englisch auszudrücken, aber ich habe noch nichts gefunden. Poise. Can you translate it, Daniel? Kannst du es übersetzen, Daniel? Nicht einmal Daniel kann es. It is so beautiful, but you can't say it in English. Es ist so wunderschön, aber man kann es nicht in Englisch ausdrücken. I've tried for years. I've asked everybody. You can't translate it. Ich habe es seit Jahren versucht und jeden gefragt, aber man kann es nicht übersetzen. But in this context, it's so perfect. Aber in diesem Zusammenhang ist es so perfekt. You know, I'm telling you, just don't strive for rest, and I'm telling you, strive to come into the rest, boys. Ich sage euch, bemüht euch nicht darum. Und dann sage ich euch, arbeitet hart daran, in die Ruhe einzukehren. Einfach Pause. We're gonna have fun now with the people who try to translate this into German. Wir werden jetzt Spaß mit den Leuten haben, die versuchen werden, es ins Deutsche zu bringen. Just rest, people. Bleibt in der Ruhe, Leute. Let's go through Hebrews chapter 4. Schauen wir uns jetzt Hebräer 4 an. The first thing that the writer tells us is this. Das Erste, das uns der Schreiber mitteilt, ist folgendes. Therefore, since a promise remains of entering into his rest. Lasst uns nun dafür sorgen, dass nicht etwa da die Verheißung, in seine Ruhe einzugehen, noch aussteht. Let us fear, lest anyone seem to fall short of it. Dass jemand von euch als zurückgeblieben erscheint. I mean, that's a very strong word. Das ist eine sehr strenge Aussage. So the writer is saying that you should have this kind of this real deep thing gripping you that you could miss the rest. Der Schreiber sagt, dass es dich innerlich so ergreifen muss, dass du fürchtest, diese Ruhe zu versäumen. Do you know what one of the words for let us fear, for the word fear is in the original Greek? Wisst ihr, was fürchten im Original Griechischen bedeutet? It actually means to be struck or seized with alarm. Es bedeutet, auf Alarm gestellt zu sein oder in Alarmbereitschaft zu sein. You know, like it's this kind of this wake-up call. Es ist so eine Art Weckruf. So the writer is saying, hey guys, you better wake up. You could miss the rest of God. Der Schreiber sagt also, ihr wacht jetzt besser auf, weil ihr sonst die Ruhe Gottes versäumen könntet. And once we understand that every one of us can miss the rest of God, we wake up. Und sobald wir verstanden haben, dass einer von uns die Ruhe Gottes versäumen könnte, wachen wir auf. Don't you confuse salvation with living in the rest of God. Verwechsel aber ja nicht Errettung mit dem Leben in der Ruhe Gottes. How many Christians get saved by faith and justified by works? Wie viele Christen werden durch Glauben errettet und gerechtfertigt durch Werke? How many Christians go to heaven by faith and they have to get their healings by works? Wie viele Christen gehen durch Glauben in den Himmel, bekommen aber ihre Heilung durch Werke? Saved by faith, but victory is by my efforts. Errettung durch Glauben, aber Sieg durch meine Bemühungen. That shows that you actually missed the rest of God. Das beweist, dass du in der Tat die Ruhe Gottes verpasst hast. But look, there remains a rest. Aber schaut, es verbleibt eine Ruhe. So for you, there is a promise that you can enter that rest anytime you would like to. Es gibt also für euch eine Verheißung, dass ihr jederzeit in diese Ruhe eintreten könnt, wann immer ihr wollt. I'm going to show you how to do that. Ich werde euch zeigen, wie das geht. See ya. Bis morgen.